Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Du hast Wunschträume, ich merke das schon. Nee, deswegen sage ich es ja nicht wirklich, weil ich die Träume nicht habe. Ach komm, da bist du nicht. Was ist denn? Wir sind doch alle Bauschatten. Möchte. Ich roll's dich noch wieder auf. Kein Problem. So, fertig. Und ist immer noch da hinten. Echt jetzt mal. Komm, ich bin im Raum. Oh. Ist der. Mittlerweile kommen wir eigentlich auch runter. Das ist so. Und den Namen von. Monty Lecroix. Das ist die Freundin von Hülsenberg. Ja, aber die war auch vom. Kurz. Ja, kurz. Die ist irgendwann Samstag oder Sonntag angestiegen. Ja. Seid ihr bereit? Allzeit bereit. So. Pfadfinder. Ich wurde zwar angekündigt mit Geschlechter- und Familienpolitik. Die Familienpolitik könnt ihr weiträumig vergessen. Ich werde hauptsächlich zum Thema LGBT reden. Das heißt Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. IQ, also Intersexual und Questioning auf Deutsch, Schwule, Lesben, der Reihe nach, umgekehrt, Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Intersexuelle und Leute, die sich noch nicht so ganz ihrer Sache sicher sind. Eichhörnchen. Das ist das Thema hier. Diese Personengruppe ist in Deutschland nach unterschiedlichen Schätzungen machen die 5-10% der Bevölkerung draus, wenn man noch die Dunkelziffer der BDSMler und derjenigen, die andere Praktiken und die Prostituierten und deren Freier dazu nimmt, kommen wir so ziemlich genau auf die Hälfte der Bevölkerung. Die andere Hälfte lügt. So viel zur Einleitung, das ist das Thema. Jetzt kommt der Vortrag. Ihr solltet jetzt mal einen Moment lang aufpassen. Hört mal auf mit dem Computerkrempeln, weil der Vortrag so kurz ist, dann sonst komplett verpasst. Jede Diskriminierung ist Unrecht. Ende des Vortrags. Das ist der Kernsatz in unserem Programm. Darauf basiert sämtliche unserer Politik. Darauf verargumentieren wir mindestens seit den Chemnitzer Beschlüssen Ende 2010. Alles, was wir bei den Quiraten haben, wenn es dazu Bundesparteitagsbeschlüsse gibt, wie jetzt in Neumarkt, ist ja bestenfalls Makulatur. Ihr wisst Bescheid, stellt Fragen. Jetzt würde man wahrscheinlich am Infostand fragen, wie man Diskriminierung denn definiert. Gute Frage. Das ist jede Entscheidung, die bei einem homosexuellen oder irgendwie gemischten Regenbogen oder sonst was Paar oder Familie anders fällt wie bei einer heteronormativen Familie. Also sprich Vater, Mutter, x Anzahl von Kindern wird in der Gesellschaft üblicherweise so behandelt. Und eine Diskriminierung ist es immer dann, wenn eine Familie, die anders zusammengesetzt ist, anders behandelt wird. Aufgrund dessen, dass sie nicht diesem heteronormativen Modell entspricht. Gesetzliche Grundlage ist das Allgemeine Gleichstellungsgesetz AGG. Das basiert auf einer EU-Vorschrift aus dem Jahr 2003, die in Deutschland sehr zögerlich umgesetzt wird. Ihr hört das ständig in der Presse. Das Bundesverfassungsgericht hat mal wieder urteilen müssen. Das liegt daran, weil die Regierungen aller Couleur, einschließlich Rot-Grün und alle, die ihnen nachfolgten, stets entweder zögerlich oder zu feige waren und ordentliche Gesetzgebung für LGBT und Friends, ich sage jetzt immer und Friends, weil das die Sache kürzer macht und man weiß dann Bescheid, immer wieder wird die Gesetzgebung dafür verschleppt oder unterlassen. Es wird mit seltsamen Argumenten, wie die SPD sagt, ja, in der schwarz-roten Koalition, das war doch mit unserem Koalitionspartner gar nicht umsetzbar, dass der Rest vom Parlament zusammen mit der SPD die Mehrheit gewesen wäre und alle geschrien haben, hier, mit uns könnt ihr das machen, super, haben die lupenreinen Sozialdemokraten daneben leider vergessen. Obwohl sie damit Wahlwerbung betrieben haben. Schon das Partnerschaftsgesetz, davon habt ihr möglicherweise schon mal gehört, das ist das Gesetz, aufgrund dessen zwei gleichgeschlechtliche Personen, steht in dem Gesetz genauso drin, gemischtgeschlechtlich darf man keine Partnerschaft haben, ist auch schon eine Diskriminierung, gegen die sich die Piratenpartei wendet. darauf kommen wir eventuell später, falls ihr dazu Fragen habt. Zwei gleichgeschlechtliche Personen dürfen eine eingetragene Partnerschaft eingehen. Lebenspartnerschaftsgesetz entstanden unter Rot-Grün. Nicht, weil sie der LGBT-Community was Gutes tun wollten, sondern weil sie damals aufgrund des Rates der Juristen in ihren Fraktionen zu feige waren, die Ehe direkt für alle freizugeben, haben sie sich gar nicht erst getraut, das Gesetz durchzupauken, weil sie ohne weiteres mit der rot-grünen Mehrheit gekonnt hätten, sondern haben den feigen Ausweg gewählt, das Lebenspartnerschaftsgesetz einzuführen, das wieder eine erneute Diskriminierung darstellt. Einfach aus dem Grund, weil die CDUler so viel Druck gemacht haben und ständig mit dem Bundesverfassungsgericht gedroht haben, wurde die Ehe von Rot-Grün nicht freigegeben. Da fehlte also der Entscheidungsfreudigkeit der notwendige Mut. Wäre bei uns sicher nicht so. Die Piraten, wie ihr sicher wisst, gehören zu den Parteien, in dem Fall aufgrund meiner Initiative aus dem letzten Jahr, die Artikel 3-Kampagne des LSVD unterstützen, die besagt, dass wir eine Änderung des Artikel 3 des Grundgesetzes wollen, in der Form, dass die sexuelle Identität in den Antidiskriminierungsparagraphen aufgenommen werden muss. Niemand darf wegen seiner sexuellen Identität diskriminiert werden. Das wäre das Ergebnis, wenn dieser Artikel des Grundgesetzes geändert würde. Ganz wichtig. Mal würden wir dann auch den Artikel im Grundgesetz ändern oder wegfahren lassen. Die Ehe steht unter dem besonderen Schutz des Staates. Ja, die Frage ist, wovor muss man die Ehe denn schützen? Ja, die Wertigkeit der Ehe wird nicht dadurch herabgesetzt, dass zwei Menschen gleichen Geschlechts die Ehe eingehen dürfen. Das haben die Franzosen hervorragend erkannt. Interessanterweise ist weder in Frankreich noch in irgendeinem anderen Staat und auch nicht in den US-Bundesstaaten, die das eingeführt haben, die Zivilisation zusammengebrochen, als Schwule und Lesben heiraten durften. Und ich bin mir fast sicher, dass im liberalen Geiste des Grundgesetzes kein Mensch jemals daran gedacht hat, dass die Ehe als so Institution in ihren Grundfesten erschüttert werden würde, wenn man es jemals wagte, das auch gleichgeschlechtlichen Paaren zu erlauben. Wahrscheinlich hat man damals gar nicht drüber nachgedacht, weil damals hat man noch die Gesetzgebung aus dem Dritten Reich gehabt, in der homosexuelle Beziehungen sowieso generell illegal waren. Paragraph 175 Strafgesetzbuch, falls das jemand bei Gelegenheit mal nachlesen will. Übrigens in Anlehnung an diesen Paragraphen gibt es auch am 17. Mai jedes Jahr den Internationalen Tag gegen Homo, Bi und Transphobie. Gegen was? Homo, Bindestrich, Komma, Bi, Bindestrich, Komma und Transphobie. Das ist der 17. Mai in Anlehnung an diesen 1994 abgeschafften Paragraph 175 des deutschen Strafgesetzbuchs. Wird je nachdem als Idaho, I-D-A-H-O, Idahobbit oder ausgeschrieben, manchmal auch nur als internationaler Tag gegen die Homophobie bezeichnet. Sagt aber alles das Gleiche. Ihr dürft, im Übrigen, wenn ich sowas sage, wir sind gegen die Homophobie, dann umfasst das im allgemeinen Sprachgebrauch selbstverständlich immer auch die Biphobie und die Transphobie, ohne dass das explizit erwähnt werden muss. Darüber ist sich im Wesentlichen die LGBT-Community einig. Wir sagen auch nicht jedes Mal LGBTIQ and Friends. Ich habe eine Frage, weil ich habe mich in letzter Zeit mal so ein bisschen beschäftigt, weil Piraten kommen und so weiter. Taucht immer wieder ein Wort auf, nennt sich Postgender. Würdest du nicht eigentlich sagen, ja gut, dann wollen wir das alles mal ein bisschen zusammenfassen. Eigentlich ist das doch der zusammenfassendste Begriff überhaupt, oder nicht? Postgender ist eine Nummer, die fliegt in der LGBTIQ-Gemeinde einfach nicht. Warum? Weil Schwule naturgemäß sich vor allen Dingen auf Männer konzentrieren, Lesben naturgemäß nur auf Frauen, denen ist die ganze Gender-Thematik total egal. Wenn du dauernd nur mit Männern rumhängst, ist dir egal, ob es ein zweites Geschlecht gibt. Im Gegenteil, die haben sogar normalerweise ein ausgesprochenes Desinteresse am anderen Geschlecht, was sogar dazu führt, dass die schwulen Aktivisten und die Lesbenaktivisten manchmal sogar sehr schwer an einen Tisch zu bekommen sind, weil die untereinander sagen, wieso, wir haben vollkommen andere Themenfelder. Fragst du die übliche Lesbe, was habe ich mit Männern zu tun? Die sind da sowieso. Und dann irgendwie die Schwulen immer so, oh, die Lesben sind so voll glibberig. Übrigens, Ja, das ist richtig. Ja, mit dem Thema, lass mich das kürzer sagen, mit dem Thema dürft ihr keine Berührungsängste. Wer irgendwie Probleme hat, auch detailliert über Sex zu reden, ist bei einem CSD-Infostand im Zweifel an der falschen Stelle. Weil da werden euch Fragen gestellt, die auch das Sexualleben und die Intimsphäre betreffen, teilweise auch Praktiken betreffen, wie wir dazu stehen, was wir dazu sagen, ob wir da irgendwie eine besondere Meinung zu haben, ob wir der Meinung sind, dass die und die in der Form, also jetzt sagen wir mal irgendwie Lederschwuchteln oder BDSM-Praktiken oder Bären, ob wir da irgendwie was Besonderes für machen oder so. Wenn ihr damit Berührungsängste habt, dann versucht diese Berührungsängste zu überwinden. Ich weiß, es ist für die meisten Leute ungewohnt, in der Öffentlichkeit über Sex zu reden. Insbesondere dann, wenn es, Sabine, ich habe dich gesehen. Gut. Insbesondere dann, wenn es sich um Sex handelt, der von einer Art ist, die man selbst nicht praktiziert. Ich selber habe damit keine Probleme. Also ich bin aufgrund der Tatsache, dass ich mich jetzt jahrelang damit beschäftigt, schon mit wirklich allem, was ihr aus dem Privatfernsehen kennt, konfrontiert worden und mit einer ganzen Reihe Sachen, die da noch nicht vorgekommen sind. Also wenn irgendeiner von euch Schwierigkeiten davon hat, in der Öffentlichkeit am Infostand angesprochen zu werden auf Bondage, das sind so Fesselspiele, Sadismus, Masochismus, Unterwerfung, Dominanz, Sadomaso ist ja meistens schon, aber es gibt da nochmal die anderen, die aus anderen Gründen, also die so Pain-Fetischisten, also so Schmerzfetischisten, meistens prügeln die sich oder peitschen sich. Dann gibt es Tickling, das ist, wenn die darauf abgehen, wenn sie gekitzelt werden oder jemand anderen kitzeln, das geht in beide Richtungen. Scratching, Kratzen geht auch. Alle Körperteilfetischisten, die du dir denken kannst, einschließlich aller Fetischisten für alle möglichen Körperflüssigkeiten. Datengänger, Swingerclubgänger, Freier, Prostituierte, wird alles da drin vorkommen. Wenn ihr damit irgendwo ein Problem habt, sagt rechtzeitig Bescheid, ihr könnt mich auch anrufen, meine Telefonnummer ist im Wiki, dann reden wir darüber. Meistens davon ist es überhaupt nicht so schlimm. Na, also, ihr müsst euch im Klaren darüber werden, dass die meisten Dinge, die da passieren in eurem Leben, euch selbst schon mal in der einen oder anderen Form außerhalb des sexuellen Kontexts passiert sind. Na, also, offen gesagt, jeder von euch ist schon mal auf dem Klo gewesen, nehme ich an. Also, ihr habt schon mal mit Exkrementen in irgendeiner Weise interagiert. Meistens, ihr habt den Klo rein und dann abgezogen, fertig. Ne? Aber ihr wisst, dass es sowas gibt und es ist keine Schande, darüber zu reden. Wenn irgendwelche Leute ankommen, die stehen, das nennt man in der Fachsprache Natursekt und Kaviar. Wenn die Leute sehen, ich stehe auf sowas, was sagt ihr dazu? Wollt ihr das aus hygienischen Gründen verbieten oder die wollen meinen Sexclub schließen, weil... Wenn ihr damit ein Problem habt, sagt ihr, pass auf, damit gehe ich mich nicht aus und holt euch einen anderen. Macht das ganz locker, aber versucht auf jeden Fall Pokergesicht zu behalten und nicht so, um Gottes Willen, sowas macht ihr. Oh! Den gebe ich nicht. Das geht dann tatsächlich gut, weil dann verstehen sie, dass das Ironie ist. Ja, okay, in meinem Fall ja. Wer versteht aber schon Ironie? Vorsichtig. Das ist gefährlich. Aber das kann auch voll hinten losgehen. Ja, das ist sehr heikel. Leute, die mit so einem Anliegen zu euch kommen, die brauchen jemanden, der mit ihnen darüber reden kann, der auch bereit ist, sich auf das Thema einzulassen, egal ob oder warum das ernsthaft politisches Thema ist. Und versucht, eure Hemmschwellen diesbezüglich zu überwinden. Ihr müsst das ja nicht selber nachmachen oder vormachen. Es geht nur darum, dass einen politischen Aspekt ausfüllen kann. Und wenn ihr der Meinung seid, ich traue mich nicht, über sowas zu reden, das ist kein Problem, ihr müsst das nicht, niemand zwingt euch, auch keine Angst zu haben. Ihr könnt zum CSD-Infostand gehen und wenn da Leute mit Themen kommen, über die ihr nicht reden möchtet, warum auch immer, ist alles ganz geschmeidig. Da sagst du, pass auf, ich kenne einen, mit dem kannst du dich besser darüber unterhalten, damit kenne ich mich nicht aus, sag mal, ihr redet mal mit dem. Und das ist alles gut, dafür haben die Leute Verständnis. Jeder Schwule weiß, und jede Lesbe auch. Und auch alle anderen, die irgendwie komische Sexualpraktiken machen. Salopp gesagt. Ja, ich diskriminiere niemanden, wenn die wüssten, weil die auf dem Kerb haben. Ich sag mal so, was Sex angeht, bin ich wahrscheinlich ungefähr so weit breit gefächert erfahren im Laufe meines Lebens wie der Andi NRW mit Drogen. Also keine Panik. Wenn tatsächlich so weit kommen sollte, ihr könnt euch darauf verlassen, keine Schwulen, keine Lesben gibt, die nicht schon aus ihrer Lebenserfahrung heraus wissen, dass sie nicht mit jedem Beliebigen über jedes beliebige Thema reden können. Und wenn denen einer sagt, pass auf, da ist ein anderer, dann werden die dafür Verständnis haben, also könnt ihr da ganz angstfrei hingehen. Ihr werdet da normalerweise auch nicht angegraben. Und wenn, dürft ihr euch geschmeichelt fühlen, also ich sag mal so, letztes Jahr und davor und davor habe ich dreimal hintereinander CSD Köln von 900.000 Leuten in den LKW der Piraten gefahren. Und dann sitzt ihr mit der Plauze am Steuer vom LKW, das Fenster unten und unten stehen die ganzen Jungs. Finde ich echt schmeichelhaft. Ich bin noch nie zuvor an einem Tag 20 Mal angegraben worden. Jedenfalls nicht, dass ich mich erinnern könnte. So, jetzt hat der erste Andi und dann die Sabine, die winkt schon. Ja, ich lasse die Sabine, sag mal. Ich bin auf solche Themen im Laufe meines Lebens schon öfter angesprochen worden und habe null Berührungsängste, Verständnis für alles. Und ich sage dann auf solche Fragen am Infostand, wenn zwei das mögen, sollen sie es tun. Was ich nicht gut finde, ist, wenn einer es mag und der andere nicht. Also, was du nicht willst, was man dir tut. Alles ist erlaubt, inklusive Schmerzen zufügen, wenn beide das wollen. Und alles andere geht uns einen Scheißdreck an. Das sage ich zwar nicht, aber das denke ich. Und das ist genau die richtige Antwort. Ja, Vorsicht. Bei der Antwort fängst du dir sofort von einigen Schwulen den Verdacht ein, und das ist leider so, also genau wie es bei heterosexuellen Kerle gibt, die auf... Mike, entschuldige, ich habe einen großen Teil meines Lebens in Berlin mit Schwulen verbracht. Schon klar. Und Lesben genauso. Weiß ich alles, aber zur Vorwarnung für die anderen. Genau wie bei heterosexuellen Männern, wobei gelegentlich mal eine Vorliebe für sehr junge Frauen gibt, gibt es auch bei homosexuellen Männern ab und zu mal eine Vorliebe für ganz junge andere Männer. Du meinst jetzt Kinder? Also nee, junge Männer, die 18 und älter sind oder ja, 16 und älter, je nachdem. Das ist ja entsprechend geregelt. Es gibt aber leider auch in der Schulgemeinde nicht uneingeschränktes Verständnis für diese Situation. Kennt ihr aus der Gesellschaft, oh, der 50-jährige alte Sack hat sich ein 21-jähriges Mädchen geangelt? Die gleichen Sprüche kriegst du auch unter Schwulen. Oh, da hat er sich wieder so einen Knaben geangelt, obwohl der Knabe mit 21 eigentlich schon alt genug ist, um zu wissen, was er tut. Auch vorher schon. Die unterstellen dann immer gerne so, ihr seid also auch für die Kinderfickerei. Und das darfst du natürlich dann so nicht stehen lassen. Da musst du direkt sagen, nö, wir befürworten das nur innerhalb der vom Gesetz vorgeschriebenen Altersgrenzen. Die sind klar geregelt. Am sichersten ist immer, wenn du wartest, bis jemand volljährig ist. Ab 16 ist es legal. Wenn du jung genug bist, kannst du ab 14 keine Probleme bekommen. Nur wenn du über 21 bist und du hast was mit einem 14-Jährigen, hast du unter Umständen schon ein Problem, wenn die Eltern nach Spitz kriegen und nicht begeistert davon sind, dass der 14-Jährige plötzlich schwul ist. Plötzlich. Der war wahrscheinlich schon wesentlich länger schwul, nur seine sexuelle Identität entwickelt sich erst mit der Pubertät. Sehr schwieriges Thema übrigens. Ihr werdet auch Christen erleben, die sagen, wie kann das denn sein? Das ist doch nicht von Gott gewollt, das ist homosexuell. Warum tut ihr dagegen nichts? Ihr seid doch eine Partei, beschützt doch den Staat vor diesen gottlosen Sündern. Gibt es ganz einfache Antworten drauf. Wenn Gott es nicht gewollt hätte. Falsche Antwort. Falsche Antwort. Wir tun dagegen nichts, weil wir für die Trennung von Religion und Staat einstehen und religiöse Dogmen wie die Verwerflichkeit der Homosexualität unserer Meinung nach in der Politik nichts verloren haben. Jawohl. Deswegen werden wir immer dafür sein, auch die Ehe für Homosexuelle zu öffnen, weil das religiöse Dogma der Christen für uns kein Maß ist. Artikel 3 Grundgesetz. Habe ich das irgendwie falsch verstanden? Homosexuelle dürfen noch heiraten. Dürfen sie nicht. Die dürfen eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Kein Tumult bitte, die dürfen eine eingetragene Partnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz eingehen. Und sie dürfen keine Kinder adoptieren? Doch, dürfen sie. Aber das ist komplex. Also folgt Kinderadoption, gutes Thema. Eine der vielen Benachteiligungen von Homosexuellen besteht in der Adoption von Kindern. Und zwar ist es so, dass homosexuelle Paare nicht gemeinschaftlich Kinder adoptieren dürfen, sondern du musst erst, wenn es Wenn es ein leibliches Kind eines Beteiligten ist, dann kann der Partner, genau wie sonst auch bei heterosexuellen Paaren, das Kind adoptieren, sprich die Eltern. Im anderen Fall, wenn es sich nicht um ein leibliches Kind von einem der beiden handelt, dann muss einer von beiden das Kind adoptieren. Und dann irgendwann später, mit ein bisschen Glück, darf der andere dann auch adoptieren. Aber nicht von Anfang an gemeinschaftlich, so wie heterosexuelle Ehepaare. Das ist eine Diskriminierung im Gesetz und die muss behoben werden. Die EU, die ist schon seit 2003 auf der Linie, dass das so nicht geht. Aber die EU-Staaten sind sehr langsam und sehr zögerlich, weil die Christen mit ihren Verhinderungstaktiken ständig solche Gesetzesvorhaben blockieren. Mike, entschuldige, sagt nicht immer Christen, weil Christen sind wir in Europa größtenteils. Es sind die Katholiken in erster Linie. Ja, es sind auch die Evangelien leider. Also die CDU jedenfalls ist einer der größten Blockierer überhaupt. Auch die FDP ist offiziell immer am Rum. Sie jammern. Ist doch nicht Christen. Keine Wortlauberei jetzt. Ihr müsst euch an die Wortwahl auch ein bisschen gewöhnen. LGBTIQ-Community sagt eben zu den C-Parteien die Christen. Genau wie heterosexuelle Menschen bei Schwulen oder bei Lesben auch, meistens normalerweise nur als Hete bezeichnet werden. Das ist ein Diminutiv, also das ist auch eine Herabsetzung. Hete wird auch als Schimpfwort gebraucht. So wie Heterosexuelle über schwule Schwuchtel sagen, so sagen Homosexuelle über Heterosexuelle auch schon mal gerne Hete. Und im Kontext kann das eine Beschimpfung sein. Ihr kennt möglicherweise den Aufkleber Solidarische Hete, hat vielleicht schon mal jemand gesehen. So ein Regenbogen, da steht Solidarische Hete mit Piratenlogo drauf. Letztes Jahr, glaube ich, auch. Ja, gibt es auch dieses Jahr wieder in der Neuauflage. Leider haben wir kein Internet, sonst würde ich euch den kurz zeigen. Ich habe ihn leider auch nicht auf dem Handy, macht aber nichts. Brauchst du den findest du, wenn du in Wiki der Piratenpartei CSD eingibst. Einfach nur CSD in Großbuchstaben, da gibt es einen Link aufs Material und da gibt es dann eine Voransicht von den 6 Aufklebern, die wir dieses Jahr haben werden. Wir sind ein bisschen angepasst an die neuen Wahlplakate. Solidarische Hete ist genau wie der andere Aufkleber Homophobie ist Vollspiel ein Wortspiel. Ja, genau, das ist der von 2011. Der heutige sieht leicht anders aus. Ja. So in dem Dreh vergleichbar als auch der neue wieder. Wir gehen also tatsächlich auf den Umstand ein, dass auch Heterosexuelle als Hete beschimpft werden, was wir gar nicht so schlimm finden. Aus meiner Perspektive ist das so, nach jahrzehntelanger Diskriminierung und wohlgemerkt, also Diskriminierung dauert bis heute an. Erst vor rund 19 Jahren wurde die Illegalität von homosexuellen Handlungen unter Männern abgeschafft in Westdeutschland. Da habe ich Verständnis dafür, wenn es Leute aus der LGBT-Gemeinschaft gibt, die auf Heterosexuelle ein bisschen allergisch reagieren. Das ist eine Unterdrückungsgeschichte, die in Deutschland hoffentlich bald ein Ende finden wird und in anderen Staaten noch akut ist. Deswegen hat die Piratenpartei aufgrund eines gemeinsamen Antrages der AG Quiraten und der AG Außen- und Sicherheitspolitik in Neumarkt beschlossen, dass wir für die internationale Ächtung von Körperstrafen und Todesstrafen eintreten. Das war ein gemeinsamer Antrag, den ich mir ausgedacht habe, als ich irgendeines Abends letztes Jahr mal mit einem Bundeskoordinator der AG Außen- und Sicherheitspolitik in dessen Büro rumsaß und nach Themen gesucht habe, die wir als AGs gemeinsam ins Programm einbringen können. Es ist tatsächlich so, und ich will es nicht mit Horrorszenario Leute erschrecken, aber ihr müsst euch auch darüber klar sein, dass in Ländern wie Saudi-Arabien Frauen, die bei lesbischen Handlungen erwischt werden, mit 100 Peitschenhieben bestraft werden, das bringt einen an die Grenze seines Lebens. Nicht jede Frau überlebt das. Und die, die es überleben, sind normalerweise für den Rest ihres Lebens verkrüppelt oder schwer gezeichnet. In Ländern wie dem Iran sind in den letzten 30 Jahren nach Schätzungen 4.000 bis 8.000 Schwule zum Tode verurteilt worden. Wobei, und jetzt müsst ihr, weil früher oder später werdet ihr das so oder so hören, also erzähle ich lieber mit euch. Die Todesstrafe läuft in solchen Fällen in muslimischen Ländern üblicherweise durch Steinigung ab. Und jetzt könnt ihr denken, ja, so wie bei Das Leben des Brian, da wird mit Kieselsteinchen geworfen, bis der umfällt. Das ist so, je nach Situation werden die Leute entweder bis zum Gürtel eingegraben oder auch nicht, dann liegen sie nur flach am Boden gefesselt. Wenn sie bis zum Gürtel eingegraben werden, werden sie normalerweise mit Pflastersteinen beworfen, so lange bis sie tot sind. Also so diese übliche 10x10. Und wenn sie am Boden gefesselt liegen, dann werden normalerweise erst mit großen Steinblöcken die Extremitäten der Reihe nach gebrochen. Dann der Brustkorb und dann kriegen sie einen Schädel eingeschlagen. Nur dafür, dass sie auf dem Stuhl waren. Und das ist in jedem Fall, egal wofür, grausam und unangenehm. Das ist nicht nur die Todesstrafe, sondern eine besonders grausame Art der Hinrichtung. Die werden auch normalerweise nicht an Fallstrecken aus 8 Meter Höhe aufgehängt, wenn sie denn gehängt werden, was noch gnädig ist, sondern die kommen normalerweise ans kurze Seil auf der Ladefläche von Pickup, der dann irgendwann losfährt. Das heißt, die sterben nicht durch Genickbruch, sondern die ersticken langsam und jämmerlich. Also es wird üblicherweise in muslimischen Ländern, auch in Nigeria zum Beispiel, da wird auch gerne mal die afrikanische Halskrause angewendet. Das ist ein Autoreifen, mit dem man ein bisschen Benzin reingibt und anzündet, während er um den Hals hängt. Das sind so die Art und Weise, wie man in muslimischen Ländern Homosexuelle zu Tode bringt. Das ist immer die besonders grausame Art und Weise. Man beruft sich dabei. Wir haben im Mittelalter noch. Das ist schlimmer als im Mittelalter. Im Mittelalter wurde üblicherweise geköpft. Davon kriegst du vergleichsweise wenig mit. Das ist jedenfalls keine grausame Art zu sterben, weil es schnell geht. Es ist immer noch himmelschreiend ungerecht, weil man natürlich auf keinen Fall erklären kann, wie denn jemand zu Tode gebracht wird, weil er eine sexuelle Vorliebe hat. Und in der Beziehung, das werden wir möglicherweise auch gefragt werden, bekleckert sich auch die FDP nicht groß mit Ruhm, denn bei seiner letzten Westafrika-Reise, für Guido Westerwelle, das habe ich in meiner Zeitung, glaube ich, schon mal gesagt, könnt ihr nachlesen, im Auswärtigen Amt ist er protokolliert. Guido Westerwelle auf seiner letzten Westafrika-Reise waren 3 Staaten. 2 davon waren homosexuelle Handlungen illegal, in einem davon in Nigeria. Das ist im nördlichen Teil, der muslimisch geprägt ist, die Todesstrafe auf homosexuelle Handlungen unter Männern. Ja, unser Außenminister lässt seinen Lebenspartner in solchen Fällen vorsorglich zu Hause, weil er keinen diplomatischen Schutz hat und im Zweifel in so einem Land verhaftet werden könnte. Von ihm droht auch die Todesstrafe. Und er würde wahrscheinlich auch keine Intervention mehr helfen, denn da ist schneller die Rübe ab, als Deutschland diplomatisch vorgehen kann. Die wissen also sehr genau, worum es dabei geht. Und alles, was diesen lupenreinen Demokraten in Westerwelle zu dem Thema einfällt, ist in Nigeria für mehr Toleranz gegenüber den Christen zu werben. So, solche Länder richten auch gerne schon mal Ausländer hin, weil die nämlich nicht die Staatenzugehörigkeit anerkennen von Leuten, die in dem Land geboren wurden oder wo die Eltern in dem Land geboren wurden oder die Großeltern. Ja. Das heißt, die erkennen dann einfach nicht an, das ist Deutsche oder weiß nicht was, Franzosen gab es nur letztens oder Holländer. Also die Freiheit, die wir üblicherweise genießen, ist für die meisten Homosexuellen stark eingeschränkt, weil Nordafrika, arabische Staaten, Indonesien, Iran, kannst du als Schwuler oder als Lesbe im Grunde erstmal vergessen. Wenn du dahin fährst, bist du in akuter Lebensgefahr von dem Moment an, wo du das Land betrittst, allein nur aufgrund deiner sexuellen Orientierung. Und die Auslegung sexueller Handlungen ist teilweise sehr weitläufig, also gleichgeschlechtliches Händchenhalten in der Öffentlichkeit genügt den unter Umständen schon. Das ist die Situation, mit der wobei wir... Wobei Männer Händchenhalten ziemlich normal ist. Ja, wenn du 2 Westeuropäer... Nein, Westeuropäer nicht. Nein, nein. Es ist tatsächlich so, dass es manche Länder gibt, in denen es kulturell üblich ist, wie zum Beispiel in Djibouti, dass Männer händchenhaltend abends durch die Gegend gehen. Ja, das ist okay. Aber es gibt auch schon andere Länder, in denen gehst du als Westeuropäer am besten nicht händchenhaltend abends über die Straße. Wenn dir das im Norden nicht passiert, dann kann es sein, dass du nie wieder nach Hause kommst. Du willst ja auch nicht unbedingt als... auf eine andere, du bist halt ein Mensch zweiter Klasse. Auf eine andere Art und Weise bekommst du... Also, auch nicht gut, wenn man in einem bayerischen Dorf mit seinem Freund hinten aus. Ich will gar nicht so weit fahren. Ich habe vor 2 Jahren in der Brennerei Weiß mal 2 Schwule aus einem Vorort von Neuss kennengelernt. Mhm. Das ist auch schon qualifiziert. Es gibt also Gegenden in Deutschland, da ist es kein Stück. Übrigens, mit dem Wohlwollen der katholischen Kirche treibt der Staat Uganda derzeit antihomosexuelle Gesetzgebung voran. Weil das ein Staat ist, genau wie in Russland, wo die Mehrheit der Bevölkerung homophob eingestellt ist. Also im Grunde ist die Situation dann auch dahingehend, dass wenn du als Homosexueller ins Ausland fährst, also egal ob Mann oder Frau, kann es dir passieren, dass deine sexuelle Orientierung völlig egal ist, das aber trotzdem lebensgefährlich ist, auf der Straße zu zeigen, dass du sie hast. Müsste ich jetzt nachlesen, war gestern in Kiew, wenn ich mich nicht irre, musste eine LGBT-Demonstration von tausenden Polizisten vor dem wütenden Mob geschützt werden, weil die Bevölkerung in keiner Weise tolerant ist. So was wie der Christopher Street Day, also die Cologne Pride Parade in Köln mit 900.000 Leuten, könnte theoretisch auch in Moskau stattfinden. Da wären nur dann die 900.000 Leute keine Befürworter, sondern Gegner. Oder guckt ihr Frankreich an, nachdem sie das Gesetz eingeführt haben, was da los war. Da gehen erst mal 1/4 Million Leute auf die Straße, unsere Welt geht unter. Wir werden alle sterben. In Frankreich gibt es das sogenannte PACS, das ist ein ziviler Solidarpakt. Ähnlich wie die Lebenspartnerschaft in Deutschland, nur mit dem feinen Unterschied, dass er auch von Heterosexuellen eingegangen werden kann und dass er auch generationsübergreifend eingegangen werden kann, außerhalb des sexuellen Kontexts als Versorgungsgemeinschaft von Leuten, die einander nahestehen, aber beispielsweise vom Verwandtschaftsgrad her zu weit auseinander sind, um automatisch irgendwie in einer Erbfolge zu gelten. Ja? Oder die unverheiratete Freundin des verstorbenen Sohns zum Beispiel wird dann in so einen Solidarpakt aufgenommen, weil sie beispielsweise ihre ehemaligen Fastschwiegereltern versorgen will oder so. In Frankreich geht das, ist ein weiter Weg und das müssen wir in Deutschland auch erreichen. Kennt jemand die Fernsehserie Boston Legal? Ich habe keine Zeit, fernzusehen. Wo der William Shatner mitgespielt hat, ehemaliger Captain Kirk aus. Ja. Er spielt so einen Anwalt in Boston und die Serie endet nach ein paar Staffeln damit, dass der Ältere, gespielt von Captain Kirk, falls ihn jemand noch kennt, William Shatner, gespielt von dem Shatner, der ältere Anwalt, seinen Anwaltskanzleipartner, der eine Generation jünger ist, beide heterosexuell und was für welche. Also so typische, stramm heterosexuelle, alle 3 Tage eine neue Frau und so weiter, alle Klischees erfüllt. Machschutz schon. Und die beiden gehen am Ende heiraten die, weil der Ältere sagt, also bei ihm setzen gerade die Alzheimer-Symptome ein, kann also mit ein bisschen richtig knallt schon am Ende der Serie und er sagt, pass auf, wenn ich bald weich in der Birne bin, salopp umformuliert, dann möchte ich von jemandem versorgt werden, dem ich blind vertrauen kann. Das geht manchmal nicht mit den eigenen Kindern. Ne? Jeder von euch kennt vielleicht eine Familie, wo sich Eltern und Kinder auseinanderleben. Suchst du dir jemanden, der im Alter für dich da ist, oder du hast vielleicht eine Beziehung zu jemandem, der ähnlich ist wie eine Generationenbeziehung, der es umgekehrt macht. Und da wollen wir auch hin. Wir wollen auch solche Beziehungen. Bernd, wie sieht man mit der Zeit aus? Okay. Schaffst du das? Ja. Wir sind schon seit einer halben Stunde bei der Fragerunde. Gut. Also Berührungsängste in jede Richtung. Ist nicht auch immer gesagt, ja, ihr wollt hier wild durcheinander die Polygamie freigeben. Das hat mit Polygamie übrigens nichts zu tun. Der Unterschied, den erkläre ich gerne, ist so, Polygamie ist, wenn Beispiel, ein Mann hat 2 Ehefrauen. Der Mann ist mit der Ehefrau verheiratet und mit der anderen. Die beiden Ehefrauen untereinander, aber nicht stirbt der Mann, sind 2 Witwen da. In der Art Gemeinschaft, wie wir sie anstreben, würde das bedeuten, dass der Mann mit beiden Frauen verheiratet ist und die beiden Frauen miteinander auch. Das heißt, einer von den beiden stirbt, bleibt die Verbindung der anderen beiden noch erhalten, egal ob es sich dabei um Männer oder Frauen handelt. Das ist die der dran ist, man eben sagt, eine moderne Familie ist eben möglicherweise eine Familie aus mehreren Erwachsenen, die miteinander leben wollen. Die Monogamie ist ja religiös geprägt. Es gibt ja in vielen Kulturen sowohl Matriarchate, wo eine Frau mehrere Männer hat, als auch Patriarchate, wo ein Mann mehrere Frauen haben kann. Aber es gibt höchst selten, wenn dann nur in ganz kleinen ethnischen Gruppen, die Situation, dass man Gruppen von Erwachsenen hat, die alle gleichberechtigt gemeinsam in einer Verbindung leben, die mehr als zwei Personen umfasst. Das ist schön. Und ja, kann man nur schlecht lesen. Homo, poly, hetero, egal wen, wie und wie viele. Hauptsache, du liebst. Ist das Fußgruppenbanner? Ich weiß nicht, ob die schon mit Wiki sind. Ich zeige euch gleich auch mal die beiden neuen Flaggen oder zumindest eine davon. Die habe ich auf meinem. Wenn du was suchst, ich habe hier Internet. Ja, dann müsstest du mal mein Twitter-Profil angucken und da aus den letzten 6 Bildern müssten 2 neue Quiraten-Flaggen dabei sein. Und die Gemeinschaft, die wir wollen, ist halt so, es ist eine gleichberechtigte Gemeinschaft von mehr als 2 Erwachsenen, die auch bestehen bleibt, wenn einer oder mehrere davon ausscheiden. Das heißt, es ist egal, welche sind schlecht, oder? Ganz genau. Drei Männer, 3 Frauen, 2 ja. Frauen, ein Mann. Ganz genau. Es muss ja auch keine sexuelle Partnerschaft sein. Ganz genau. Wir verlangen auch nicht, dass das eine sexuelle Partnerschaft ist. Es gibt ja immer noch die Situation, die ist echt steinzeitlich, aber es gibt sie. Die Ehe muss vollzogen werden. Wenn es keine Hochzeitsnacht gab, ja, das ist die. Warte, ich erzähle noch zu Ende, dann gucken wir uns mal das Fältchen an. Es gibt bei uns ja immer noch die Regelung, es gibt bei uns ja noch diese mittelalterliche Regelung, die Ehe muss vollzogen werden. Wenn sie nicht vollzogen wurde, hast du einen Grund, die Ehe annullieren zu lassen. Das ist kein Witz. Ja, die Kirche interessiert sich dafür. Die Kirche interessiert sich dafür komischerweise nicht, aber denn auch in der Kirche ist die Nichtvollziehung der Ehe eine Annullierung. Im Regelfall ist Annullierung durch die Kirche ein echtes Problem. Ja. Wenn der Fall allerdings vorliegt, dann ist sie ja nicht vollzogen, das heißt, sie ist vor Gott nicht durchgeführt, also kann auch die Kirche ohne Probleme eigene. Es ist ja nichts passiert, das Mädchen ist ja noch gebrauchbar, ne? Ja, ich. Das ist fast wie neu. Sabine, ja? Wenn du mit Katholiken umgehst, musst du dich dran gewöhnen. Ich wohne in Paderborn, ja. Ich mache da Wahlkampf. Also ich wohne 8,2% da. Folgendes, der Paderborner Typ, der ist quasi mal salopp gesagt in die Schule gegangen, bei dem Katholi war, der bei uns der Anführer ist in Köln, dann ist der Meißner. Der Meißner ist der radikalst konservative deutsche Kardinal von allen, der kommt direkt nach dem Ratzinger. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass er ein Lügner und Betrüger ist. Ich habe in Berlin mit ihm zu tun gehabt, wegen eines besetzten Hauses. Der war vorher in Berlin und da hatte. Ja, lassen wir uns nicht zu lange über den Katholiban unterhalten, das ist mir zu schön. Lassen wir lieber weiter über Proposex reden. Welcher Tweet war denn das? Ich suche gerade. Es gibt in Twitter eine Funktion zum Anzeigen der Bildchen und da findest du direkt irgendwas Regenbogenfarbiges. Und so, dann gucken wir uns jetzt mal kurz an, dann seid ihr schon mal seelisch drauf vorbereitet. Die Quiraten haben nämlich letztes Jahr im Juni beschlossen, neue Quiratenfähnchen. Da habe ich 2 Entwürfe gemacht. Der eine ist Standard-Regenbogenflagge, so wie ihr möglicherweise schon mal eine gesehen habt. Bisher hatte die von den Piraten Wellen drin, die haben wir abgeschafft, weil nautische Metaphern doof sind. Das Signe ist das korrigierte Minimalsigne, also eine aktuelle Fassung. Und die andere, das ist die, weil wir noch ein paar Traditionalisten haben. Die jetzt gezeigt wird, das ist die neue, die habe ich entworfen auf der Basis von dem neuen Logo der Piraten. Dass das schief steht, ist Absicht, schief ist das neue gerade. Soll auch ein bisschen progressiv sein, weil diese 6 Streifchen, die hat irgendwie jeder und ich wollte mal ein bisschen mehr Schmackes in die Nummer bringen. Zeigt sich auch nach den ersten Reaktionen auf Twitter und in Facebook, dass ungefähr doppelt so viele Leute diese Diagonalfassung haben möchten, wie die normale Streifenfassung, weil die halt ein bisschen aussieht. Und es gibt so ein paar konservative Altschwule, wie meinen guten Freund Ali Undlu, der sagt, das geht nicht, so bin ich nicht sozialisiert worden, ich will die normalen sechs Streifen. Er hat direkt angefangen zu hyperventilieren, wie ich zum Kram da gekommen bin. Und deswegen haben wir jetzt zwei verschiedene Piratenflaggen, damit der Ali seine konservative LGBT-Fahne mit Piratensignien haben kann und ich meine moderne aufgefächerte mit einem kompletten Logo, weil ich wollte, dass auch Piraten da steht und nicht nur das doofe Segel. Ich lache mich schief. Ali und das Wort konservativ in einem Kontext zu der Auswahl zweier Flaggen. Ich lache mich schief. Auch das gibt es. Ja. So, nächste Frage. Themenwünsche. Wollte vielleicht was vormachen auf der Bühne. Mike, aber nur mit dir. Ja, komm, Anlaufstand leicht gehen, kein Problem. Ja. Ah, Zoten. Nicht alle Schwulen und nicht alle Lesben, aber unter einer nicht zu verachtenden, in einem nicht zu verachtenden Anteil der LGBT-Community gibt es einen ausgeprägten zotigen Humor, der bei denen auch gar nicht als anstößig oder geschmacklos empfunden wird. Die sind auch in der Beziehung ein bisschen anders drauf als die meisten Heterosexuellen, die so rumlaufen. Na, wenn ihr also denkt, ja, beim Herrenabend, so nach dem sechsten Bier, dann fangen die Jungs an, schlechte Witze zu erzählen, wo jeder andere direkt nach Hause gehen will. Und wohlgemerkt, ich spreche mit Absicht in Klischees. Da gibt es in der Schwulenkneipe schon während des ersten Prosecco. Die können das nüchtern. Ja. Wenn einer von euch dienstagsabends schon mal in einer Sitzung der AG Quiraten war, wir arbeiten, bis wir fertig sind, und danach kommt der lustige Teil. Und da kannst du entweder, musst du direkt aus dem Mammel rausgehen, oder du hast nach zwei Minuten Ohrenbluten, oder es ist verdammt lustig. Es ist verdammt lustig. Also so Sprüche wie Anlauf statt Gleitgel verursachen in der AG wirres Gelächter und so Reaktionen wie das muss ich doch meinem Freund erzählen. Als ich das eben gelesen habe hier auf Twitter, einer deiner Tweets ist das, hat mich schief gelacht. Ja, sowas kann man auch so manchmal, wenn wir so allgemein reden, ist so leicht versehentlich schlüpfrige Wortwahl zu haben. Der Ali meinte neulich, ernsthaft, nach einer Sitzung der AG Piraten, haben wir so geredet, ja, in Siegen ist der CSD schiefgegangen, da gibt es eine Schwulgruppe und eine Lesbengruppe, die wollten nicht miteinander arbeiten und dann gab es noch eine andere Gruppe und jetzt macht er irgendwie so einen Pirat da und versucht, was hinzukriegen. Und der Ali so, ja, die Schwulen und die Lesben, die können manchmal nicht so gut miteinander. Wie alle so brüllen, Ali. Was habe ich jetzt schon wieder gesagt? Meine Kinder lachen sich nur noch schief. Ich habe mir gesagt, der Papi und ich, wir können nicht so gut miteinander unter einer Decke. Übrigens. Weil immer einer dem anderen die Decke bezieht oder schlafen. Oh. Die lachen sich heute. Übrigens ist halt auch genau der Grund, warum ich seit ein paar Tagen rumlaufe und diese ganzen schlüpfrigen Popo-Sex und sonstige Andeutungen bezüglich meines Vortrages mache. Damit sich die Leute schon im Vorfeld darüber klar werden können, dass solche Berührungsängste bei dem Thema nichts verloren haben. Wer Schwierigkeiten hat, darüber nachzudenken, dass ein Vortrag kommt, in dem möglicherweise auch Analsex thematisiert wird, für den brauchen wir noch ein bisschen Vorbereitungszeit, damit er in der Lage ist, sich auf das Thema einzulassen. Ja, er muss ja auch nicht. Muss ja nicht jeder am Christophers Street, der am Stand stehen. Apropos, die meistgestellte Frage an mich, wenn ich Interviews gebe, und davon hatte ich inzwischen schon zwei Dutzend oder was, nur zur LGBT-Thematik, die in fast jedem Interview vorkam, ist, warum ich mich als Heterosexueller für homosexuelle Belange einsetze. In Wirklichkeit setze ich mich für alle Queer-Belange ein, also für mich auch die heterosexuellen BDSMler, Fetischisten und so, die liegen auch bei mir thematisch drin, auch für Prostitution setze ich mich ein. Ihr habt ja auch im Bundesparteitag vielleicht mitbekommen, dass ich bei dem Antrag zur Prostitution im Namen der Quiraten am Mikrofon die solidarische Unterstützung ausgesprochen habe, die wir Monate vorher schon beschlossen hatten. Mike, im Grunde genommen setzt du dich für die Entfaltung der Menschlichkeit, der Freiheit ein. Ja, genau. Und der Grund ist, ganz pragmatisch, angefangen hat das damit, dass viele von den Diskriminierungen, die heterosexuelle, unverheiratete Paare erleiden, im Laufe der Jahre aufgehoben wurden aufgrund des Aktivismus von Lesben und Schwulen. Hm. Viele Positionen, also viele Gesetze auch, die der Staat heutzutage hat, die das Leben von heterosexuellen, unverheirateten Paaren erleichtern, kommen daher, dass Schwulen- und Lesbenverbände schon zu Zeiten, als deren homosexuelle Handlungen teilweise noch illegal waren, teilweise deshalb, weil sie bei Lesben nicht waren, bei Schwulen aber schon. Ja, bei Lesben war es okay. Ja. Nee, der Paragraph 175 galt für homosexuelle Menschen. Genau. Schon zu Zeiten, als das noch illegal war, haben sich Schwulen- und Lesbenverbände für Dinge eingesetzt, von denen letztlich auch unverheiratete heterosexuelle Paare profitieren. Und das wiederum ist, erstens bin ich selber unverheiratet heterosexuell mit meiner Freundin zusammenlebend und zweitens gibt es da eine sehr große Bevölkerungsschicht, die davon betroffen ist. Das ist eine einseitige finanzielle Subventionierung der Ehe mit ein paar Sonderrechten ausgestattet, die unverheiratete Paare nicht oder nur mit Schwierigkeiten erreichen können. Und das ist eine soziale Ungerechtigkeit, mit der ich nirgendwo anders so gut aufgehoben bin wie bei den Piraten. Ganz abgesehen davon, dass ich mich für die freie Wahl der sexuellen Orientierung einsetze und auch dieses ganze Poli-Dings, kann ich mich ja ruhig mal outen, ich bin jetzt 46, vor 15 Jahren, als ich 31 war, hatte ich zwei 19-jährige Freundinnen, die auch miteinander sehr gut auskamen. Das nennt man dann flotten Dreier. Ja, auch. Wenn du in der Kiste, ja, du kannst aber auch irgendwann abends von der Arbeit nach Hause kommen und wenn du keinen Bock haben, einfach nur den Mädels dabei zugucken, das geht. Ja, sicher. Na, das sieht in dem Alter sogar noch lecker aus. Das ist wiederum jetzt schon wieder fast Altersdiskriminierung. Ja, die kann man ignorieren. Das ignoriere ich. Moment, ganz ruhig, darauf komme ich sofort zurück, das ist ein wichtiges Thema. Und also, als ich gehört habe, die Piraten machen das mit dem Poli-Dings, habe ich gesagt, ja, okay, ich hatte schon mal, finde ich in Ordnung, kann man mitleben. Kann ich vertreten. Altersdiskriminierung, ganz wichtig. Altersdiskriminierung bei der Wahl des sexuellen Partners ist inexistent. Und zwar deswegen, weil es sich nicht um eine Diskriminierung der Nichtpassenden handelt, sondern um eine sexuelle Präferenz, die sich für eine bestimmte Person entscheidet. Meine Freundin ist jetzt 19 Jahre jünger als ich. Jetzt könnte man sagen, das wäre die richtige Methode, das zu deuten ist, ich habe eine sexuelle Präferenz für junge, schlanke, strammgeil aussehende Blondinen. Oder man könnte sagen, ich bin ein Altersdiskriminierer, der gleichaltrige Frauen diskriminiert. Was natürlich Unsinn wäre, weil in dem Moment müsstest du auch sagen, naja, wir haben irgendwie 40 Millionen Frauen in Deutschland. Jeder, okay, letzter Satz, jeder Kerl, der sich eine davon aussuchen will, diskriminiert. Hätte man auch anders verstehen können, ne? Ja, diskriminiert 39 Millionen andere, das kann so nicht stehen bleiben. Deswegen, lasst euch nicht Boxhorn jagen. Es handelt sich bei der Wahl des Sexualpartners immer um individuelle Präferenz. Das ist eine Ausübung grundlegender Freiheitsrechte und niemals Diskriminierung aller anderen. Danke für eure Aufmerksamkeit und Mittag. Das war okay, Mike. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.